2, 3, Lenöre, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, Lenöre, 4, 5, 6, 7, 8 und alle 2, 3, 4, Lenöre, 5, 6, 7, 8 und jetzt 1 und 2 und 3, Lenöre, 4, 5, 6, 7, 8, Start! Und die Hüfte, 2, 3, 7, 8, Start! Los, und die Schulter, nicht vergessen, den Kopf ein bisschen drehen und zwischen die Schenkel. 1, 2, 3, Lenöre und 4, 7, 9, 12, 1,5 und 3 und 4, Lenöre. Yeah.